Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 13, 2018, Episode 563. Rat mal, wer zum Essen kommt. Die Realität. Ja. Bevor ich zu diesem Thema komme, das eigentlich da drauf gemünzt ist, ja, habe ich noch einen Nachtrag, ja, sozusagen. Zunächst mal, Leute, wenn ich heute etwas langsam bin und ihr denkt, was ist denn heute mit dem Rio los? Hat er mal wieder Drogen genommen oder was? Nein, ich nehme keine Drogen. So ein paar Idioten hatten ja beschlossen, irgendwann mal eine Sommerzeit einzuführen, ja, und jedes Mal, wenn da umgestellt wird, so wie gestern, leide ich darunter ziemlich arg, ja, also von Schlafen konnte heute Nacht keine Rede sein, ja, und früh aufstehen, eine Stunde früher, ist auch nichts. Also von daher, genau, wunderbar. Also, egal, trotzdem, was ist denn so passiert, weil ich gesagt habe, Nachtrag. YouTube hat ja kleine Channels, ja, und davon war ich auch betroffen. Channels, die weniger als 1000 Subscriber haben, wurde ja denen komplett die Werbemöglichkeit entzogen. Ja, zwar dürfen noch andere Schmarotzer, noch andere Firmen, ja, Werbung in die Videos reinhauen, sofern dort irgendwelche Materialien mit einem Copyright-Claim belegt werden, ja. Aber diese Werbung, die dann da drin angezeigt wird in den Videos, bekommen die kleinen Channels, bekommen die nichts mehr dafür ausgezahlt. Oh, und damit könnte man meinen, ist natürlich der Himmel auf den Kopf gefallen. Aber ja, so wie man eben ist, wenn einem solche Unternehmen, die eben so eine große Marktmacht haben, dann dazu drängen, dann findet man auch Alternativen. Zum Beispiel gibt es noch sogar mit Hilfe dieser genannten Firma, nämlich Google, ja, eine Möglichkeit, dennoch Geld mit seinen YouTube-Videos zu verdienen. Ich habe da einen kleinen Artikel geschrieben in Englisch, da könnt ihr das mal nachgucken. Auch das Video seht ihr hinten im Hintergrund, nichts Besonderes, nur damit ihr das mal seht, wie das funktioniert. Also ihr bettet einfach das Video ein in eine Seite. Also macht euch einen Blog oder nutzt euer vorhandenes Blog oder Webseite. Ja, es gibt auch durchaus die Möglichkeit AdSense. Damit werden dann die Einnahmen generiert, auf eine normale Webseite einzubinden. Und dort bindet ihr das Video in den Beitrag oder auf die Seite ein und dazu eben die Werbebanner. Damit werden die eingeblendet, ähnlich wie eben im Video diese Werbung eingeblendet wird. So, und damit habt ihr dann die Möglichkeit, zumindest zum Teil das vielleicht wieder aufzufangen, ja, und eure Videos trotzdem zu monetarisieren, obwohl es bei YouTube eben so direkt nicht mehr geht. Das ist eigentlich ein recht funktioneller Workaround. Ja? Ersetzt zwar nicht komplett diese Video-Ads, aber ist für viele Nutzer sogar noch besser. Ja? Also für viele Seher, ja? Zuschauer ist das wesentlich angenehmer, ja? Als jetzt diese Werbung direkt in dem Video zu haben. Also, da gibt es nichts dagegen zu sagen. So kann man das machen. Dann, jetzt komme ich mal zu diesem Rat mal, wer zum Essen kommt, die Realität, ja. Sowas wie bei YouTube, ja, das holt einem schnell in die Realität zurück. Jetzt muss man da wieder die Leute auf das Blog bringen, ja, statt auf andere oder auf andere Dinger. Ja, früh mit diesen Videos, wenn das direkt im Video geht, da kann man natürlich auch die Videos raushauen, direkt verlinken in den Social Networks. Ja. So muss man eben den Blogpost oder die Webseite verlinken in den Social Medias. In den Social Streams, Social Networks. Ja. Aber wisst ihr was? Also Social Networks. Ich habe letzte Woche wirklich die Schnauze voll gehabt. Ron Gilbert hat mich inspiriert. Ja, ja, genau, das ist dieser Programmierer von Monkey Island. Ja, ja, ja, genau, ich weiß. Ich glaube, der kann es selbst schon nicht mehr hören. Ne? Das ist der. Egal, auf jeden Fall, ich habe dort dann Twitter eingestellt, mal für ein paar Tage. Und ihr könnt gar nicht glauben, wie schön es war, nicht mehr auf Social Networks zu gehen. Ich habe sofort, also gleich noch, einen Tag später habe ich gleich damit angefangen, auch alle anderen Social Networks zu meiden und auch keine Kommentare mehr bei Newsseiten zum Beispiel zu lesen. Und dabei fiel mir auf, was für ein riesen Bullshit, für ein riesen Mist das ist und ich die ganze Zeit tatsächlich auch gemacht habe. Da muss man sich mal vorstellen, man liest eine News-Nachricht und dann, das 5 Minuten, und dann liest man eine halbe Stunde die Kommentare dazu. Warum? Ja, bei Twitter und bei allen Social Networks ähnlich, ja. Da wird eine kleine, meistens eine kleine News, ja, Twitter sowieso sehr begrenzt, ja, rausgehauen und dann werden dort, zigtausende von Leute geben dort dann ihren Senf ab. Leute, die man lieber nicht kennengelernt hätte, beziehungsweise lieber nichts von deren Existenz erfahren hätte. Ja. Und insgesamt muss man ja sagen, dass Twitter und auch andere Social Networks eigentlich nur noch eine Müllhalde ist für den geistigen Dünnpfiff. Einer, ja, sagen wir mal, zumindest mal umstrittenen Mehrheit der Menschen. Ja, Mehrheit deswegen, weil oftmals verzerrt das alles. Nämlich, die Realität spielt sich nicht auf Twitter ab. Die spielt sich nicht auf Facebook ab und die spielt sich auch in keinem anderen Social Network ab. Ja. Das merkt man ja immer und dann sind die Leute dort, die, ja, die paar Hipster, ja, sage ich mal, die denken, ihre schöne heile Welt ist genau das, was auf Twitter steht. Ja. Die sind dann entsetzt. Ja. Ich meine, es gibt ja in den letzten Jahren genug Vorkommnisse, wo da gezeigt wurde, dass die Menschen nicht repräsentiert werden von den Aktionen in den Social Networks. Das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Mal davon abgesehen, sehr, sehr seltsam, wenn es da als heißt, ja, das sind 2 Milliarden Menschen zum Beispiel, ja, oder das sind 100 Millionen Accounts. Nein, Menschen, ja. Nein, das sind keine Menschen, das sind Accounts. Ich selbst kenne Leute, die haben 5 Facebook-Accounts. Ja. Und diverse Twitter-Accounts. Ja. Und das wird offenbar auch ganz gern vergessen. Da gibt es eine ganze Armada von Leuten, die haben Accounts, ja, zu virtuellen Personen, die gar nicht existieren. Ja. Sei es jetzt, um die Klicks und Likes zu verkaufen, ja, oder eben um, was weiß ich, irgendwas anderes damit zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Anzahl der Trolle, ja, in diesen Social Networks ist drastisch gestiegen. Also am Anfang, ich war ja von Anfang an dabei bei Twitter. Da hat mir das eigentlich recht gut gefallen. Da haben sich zwar die Leute noch aufgeregt, ja, weil andere da was über ihren Essen twittern. Ja. Heutzutage würde man sich wünschen, die würden nur noch twittern, wann sie was essen oder aufs Klo gehen. Das wäre zumindest noch im Ansatz vielleicht interessant. Was sie heute raushauen, ist eigentlich nur noch Bullshit. Ist das wirklich die reale Meinung von den Menschen? Ja. Ich meine, ich weiß schon, dass die Gesellschaft sehr sagen wir mal, negativ auch sein kann. Aber man kann eigentlich relativ schnell erkennen, dass das eben so in diesem Ausmaß wohl doch nicht der Fall ist. Nicht, weil die Leute das anonym sagen dürfen, genau das ist ja das Problem. Offenbar haben diese Trolle und so, die haben kein Problem damit, auch das zu tun, ja, ganz egal, was das für Konsequenzen hat. Ja, egal. Ja. Also ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen ins Stottern bei der Beschreibung, ohne dass ich jemand vom Kopf stoßen will, weil es gibt ja auch noch vernünftige Leute, die in diesen Networks unterwegs sind. Nur, sind wir mal ehrlich, das ist mittlerweile die absolute Minderheit geworden. Ja. Negativ stechen da auch zum Beispiel europäische Nutzer in Social Networks hervor. Die spalten sich dann doch eher so in welche, die einfach dagegen sind, weil es richtig ist, ihrer Meinung nach dagegen zu sein, egal was es ist. Ja. Die schreien Freiheit und dann versuchen, jegliche andere Meinung zu zensieren, was ihnen auch gelungen ist. Ein weiterer Punkt, warum Twitter nur noch ein Haufen Mist ist. Ja. Weil auf diesen Networks wird mittlerweile extrem zensiert. Und damit wird auch nicht mehr ein Bild der Gesellschaft gezeigt. Das kann gar nicht mehr gezeigt werden. Auch wenn ich gesagt habe, das ist sowieso kein Abbild der Gesellschaft. Ja, am Anfang war es mal so, jetzt nicht mehr, weil einfach diese Networks überrannt sind mit Leuten, die, oder kurz gesagt, mit Trollen. Ja, mit Trollen, mit Leuten, die sich organisieren auch und dann gezielt zum Beispiel auch andere Gruppen wiederum angreifen. Ja. Es herrscht Krieg in den Social Networks. Und dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Ja. Ich bin raus. Ich bin da mal weg. Ja. Ich gehe nicht mehr auf Social Networks. Hab's jetzt eine Woche kein Twitter gecheckt, ja, und auch sonst alles vermieden, Kommentare vermieden, etc. Und ich muss sagen, ich fühle mich super dabei und ich habe so viel Zeit gewonnen, ja, mich wieder um meine Blogs zu kümmern, ja, und tatsächlich Artikel zu schreiben, ja, nicht nur den ganzen Tag ein paar 140 Zeichen oder 280 Zeichen Posts rauszuhauen, ja, oder mit Leuten zu diskutieren, bei denen man eigentlich schon von Anfang an weiß, dass es vollkommen sinnlos ist zu diskutieren, ja, weil die kein Interesse an einer Diskussion haben, ja, und da bin ich raus, ja, da sehe ich keinen Grund mehr, und dafür ist mir meine Zeit zu schade, deswegen bin ich weg von diesen Social Networks, man kann mich nicht mehr erreichen über Twitter, ich lese keine Replies mehr und auch keine Direct Messages mehr. Ja, die Links zum Beispiel zu meinen Blogartikeln werden nach wie vor gepostet. Das geht automatisch und das mache ich auch weiterhin so. Ja. Aber ich bin dort nicht mehr erreichbar. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja. Und wer einen vernünftigen Kommentar hat, da kannst du bei mir ins Blog setzen. Und wenn nicht, dann wenn es kein vernünftiger Kommentar ist oder da jemand meint, dann müsst ihr so drum trollen, ist er blockiert und zwar sofort. Ich mach da nicht mehr lange rum, ich habe da keinen Bock drauf. Ja? Und ich bin jetzt mein eigenes Social Network. Genau. Love it or leave it. So sieht's aus. Ja, ihr seht, ich bin da wirklich schon am Straucheln, ja, wie ich das am besten erklären soll, ja. Also ich habe das auch hier in meinem Artikel wieder zusammengefasst, den habe ich verlinkt, bleibt auch verlinkt. Und das hat übrigens überhaupt nichts zu tun mit diesem Facebook-Skandal. Weil ich bin nämlich der Meinung, dieser sogenannte Facebook-Skandal ist gar kein Skandal. Leute, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, könnt ihr auch gern den Leuten, den Otto-Normalverbrauchern sagen, zu denen ihr Kontakt habt. Ja. Leute, das ist das normale Geschäftsmodell gewesen von Facebook. Wisst ihr, warum das jetzt ein großes Ding ist? Weil dieses normale Vorgehen der Trump-Administration geholfen hat. Ja. Und jetzt wird ein großes Fass aufgemacht. Ja. Ehrlich gesagt, mittlerweile, ich finde es wirklich interessant. Ne? Sobald Trump ins Spiel kommt, wird alles über den Haufen geworfen. Ne? Alles, was vorher normal war, wenn Trump ins Spiel kommt, ist auf einmal nicht mehr normal. Ne? Ja. Dass es auf der anderen Seite genauso gemacht wird, wer das nicht versteht, der ist eben von der Realität sehr entfernt. Und ich glaube, da haben auch wieder solche Sachen wie Facebook und Twitter ihr Schuld daran, ja, dass die Leute sich von der wahren Realität entfernen, Leute. Also, wenn ihr denkt, dass hier die Superhipster auf Twitter und Facebook, das ist die Gesellschaft, die existiert, dann würde ich euch mal empfehlen, guckt einfach mal vor die Tür oder fahrt mal in andere Länder, ja, oder geht mal aus den Großstädten raus, ja. So, wenn man in Berlin wohnt beispielsweise, ja, dann mag man eine andere Sicht haben als der Rest der Republik vielleicht, ja. Und genau das war ja auch ein Problem in den USA, ja. Da haben die Leute gedacht, ja, Silicon Valley, alles wunderbar, unsere Träume und hin und her, super toll. Das mag ich auch, wunderbar. Ja, nur Realität ist, dass eben die Leute im Landesinneren davon gar nichts haben. Ja, die haben echte Probleme, was zu essen auf den Tisch zu bekommen. Und dann ist der schöne Silicon Dream, ist da null wert. Null. Die machen sich keine Gedanken über Waschmaschinen mit Smart-Home-Anschluss, wie ich, ja, sondern die machen sich Gedanken drüber, wie sie das Waschmittel dafür kaufen sollen, für eine Waschmaschine. Ja. Aber das hat nicht nur was mit Armut zu tun. Und genau das ist auch das Problem, das wird alles immer über einen Kamm geschert. Und das ist es eben nicht. Es gibt Leute mit anderen Ansichten. Nur ist es vermessen zu glauben, dass alle Leute mit allen Ansichten auf Twitter vertreten sind. Und deswegen, dieser Schock, der da eingesetzt hat, ist eigentlich geradezu lächerlich, ja? Als in den USA Trump gewählt wurde. Ja? Da habe ich gedacht, Mensch, sind die wirklich so dumm, dass die Leute das nicht gesehen haben, dass er eine echte Chance hat? Haben die wirklich gedacht, dass wenn so ein paar Hipster auf Twitter sich darüber lustig machen, dass das Problem dann löst? Ja, eben nicht. Ja. Und so kann man den ganzen Weg übersehen, in den Social Networks, wie es eben so funktioniert. Die repräsentieren dort nicht die wahre Welt. Nicht die Realität. Was denkt ihr, wie viele Leute dort schreiben, was sie denken, dass anderen Leuten gefällt, nur damit sie mehr Klicks und Likes bekommen, ja? Was die dann im Endeffekt wirklich machen, das weiß doch niemand. Das weiß niemand. Ja? Tja, so ist es nun mal. Und deswegen habe ich mich auch gewundert wieder, wie das so war mit diesem Facebook-Skandal, dass jetzt alle sich wundern. Da habe ich keine Gnade, sorry, ihr habt es gewusst und deswegen bin ich auch der Meinung, dass da nicht gegen Gesetze verstoßen wird. Ihr habt da eingewilligt dafür. Lest mal bitte die AGB durch. Ja. Ihr habt eingewilligt dafür, dass die Daten so verarbeitet werden können. Ja. Was diese Firma jetzt da gemacht hat, nämlich diese Daten gesammelt hat und dann eben für ihre Zwecke gebraucht hat. Auch das halte ich für absolut okay. Ihr habt die Daten preisgegeben, ihr habt zugestimmt, dass Dritte diese Daten weiterverarbeiten dürfen, ja. Und damit ist der Drops gelutscht. Was jetzt passiert ist, hier mit Zuckerberg, mit der Entschuldigung und so weiter, ich weiß nicht, wohin das führt. Jedenfalls, wenn tatsächlich was dagegen unternommen würde, dann hätte Facebook ein Problem. Die hätten nämlich dann kein Geschäftsmodell mehr. Wie die dann Geld verdienen wollen? Keine Ahnung. Also entweder werden eure Facebook-Accounts bald kostenpflichtig oder es geht so weiter. Ja? Vielleicht mit der ein oder anderen kleineren Einschränkung, aber prinzipiell geht es so weiter. Vielleicht jetzt mit der Einschränkung, ja, also Trump darf diese Sachen nicht mehr benutzen oder die und die politische Richtung darf die Sachen nicht mehr benutzen. Oder die Russen vor allem die Russen. Ja, die dürfen die Sachen nicht mehr benutzen. Die dürfen die Daten nicht mehr benutzen. Alle anderen, ja, die Demokraten und was sich so Demokraten nennen in den USA, ne? Also mir sind das keine, naja, egal. Auf jeden Fall, die dürfen das dann, ja. Also das ist okay, weil das sind die Guten. Ne? Die guten TM dürfen das. Ja? Und die Bösen dürfen das nicht. Also, zwei Klassen. Gesellschaft bei Facebook gab es natürlich schon immer, ne? Zwei Klassen kann man eigentlich nicht sagen, zwei Richtungen. Ne? Ja, also man hat es ja auch schon die ganze Zeit über gesehen, ne? Und auch die Zensur geht eigentlich mehr in eine einzige Richtung. Das finde ich auch nicht korrekt. Ja? Ich meine, ich finde überhaupt keine Zensur korrekt, das sollte nicht zensiert werden, aber noch schlimmer ist, wenn in eine Richtung zensiert wird, weil dann haben wir nämlich eine meinungsverändernde Zensur. Und dreimal dürft ihr raten, wer sowas gemacht hat. Mhm. Nein, ich wage es jetzt gar nicht auszusprechen, aber jedes Regime, ja, hat dafür gesorgt, dass eine Zensur in eine Richtung stattfindet und den Leuten ja mehr oder minder das Gefühl gegeben wird, wenn sie was Gutes, was Positives sagen, dann dürfen sie das natürlich auch frei tun. Ja? Ah ja, genau. Da darf man auch schon mal Transparente hochhalten in Nordkorea. Ne? Ist halt organisiert. Ne? So ist es. Also Leute, ich weiß, ich neige da immer wieder zu übertreiben, aber ich habe wirklich die Schnauze voll von dem ganzen Mist mit diesen Heuchlereien auf den Social Networks. Ja? Und ob jetzt hier ein paar Leute aufgewacht sind oder nicht, weiß ich nicht. Es werden nicht genug Leute ihre Facebook-Accounts gelöscht haben, auch wenn jetzt Elon Musk hier medienwirksam für Tesla und SpaceX seine Facebook-Seiten gelöscht hat. Ja, als ob es das rausreißen würde. In 2-3 Monaten hat er wieder seine Facebook-Seite dort, ja, weil Mark Zuckerberg gekommen ist und ja, bitte, und wir machen das und ändern dies und dann, naja, dann können wir ja wieder, ne, fertig, ne. Also, es ist doch alles nur Schein, Geplänkel. Ja. Und das ist mir einfach unverständlich, dass die Leute das auch nicht verstehen. Vielleicht, ja, brauchen wir wirklich ein besserer Datenschutz in Deutschland beispielsweise, in Europa, weil die Menschen offenbar nicht mündig genug sind, zu verstehen, was sie tun. Ich war eigentlich früh immer der Meinung, ja, die Leute verstehen, was sie tun. Wenn sie zu dem und dem Dienst gehen, der arbeitet eben so und so, ja, da steht er auch, und dann ist das klar. Offenbar ist es schon bald so, dass auch bei uns wohl dann auf dem Mikrowellenherd stehen muss, dass man da keine Hundchen reintun soll zum Trocknen. Ja, weil die Leute, also im Vergleich dazu, übertragen wäre so ungefähr dasselbe. Ja? Und da muss ich dann schon sagen, die Leute sind unmündig für diese Social Networks, weil sie es offenbar nicht verstehen, was das bedeutet. Ja? Und ich will da niemand abraten, jetzt deswegen die Social Networks nicht zu benutzen. Für mich war das nie ein Problem. Das muss ich auch mal sagen. Ich habe da alles Mögliche rausgehauen. Könnt ihr immer noch nachlesen, überall. Ja. Leider nicht mehr alles und nicht mehr so präsent, wie ich das gerne hätte. Ja. Das ist ja genau das Problem. Ich habe ja schon immer gesagt, ne? Das Recht auf Vergessen. Ja, ich habe aber auch das Recht, dass man meine Artikel nicht vergisst, beziehungsweise ich habe das Recht darauf, dass meine Daten eben nicht gelöscht werden. Ja, auch da muss ich das Recht dazu haben. Nur, es war mir immer bewusst, dass diese Daten, die ich raushaue, im Internet sind. Also, wer das nicht will, nicht machen. Ganz einfach, nicht machen. Also, ich bin ganz ehrlich weniger schockiert über das, was bei Facebook passiert ist, als darüber, dass die Leute es nicht wissen, dass das ganz normal war. Und dass es eigentlich auch nicht anders geht. Dass nur die Einschränkungen anders sind, sobald das Network nichts kostet. Man, die leben doch nicht von Luft und Liebe. Der Serverpark, der kostet in einer Minute mehr Geld, als wir im ganzen Leben verdienen werden. Okay? Die brauchen Kohle. Und das kriegen die ja nicht davon, dass ihr sagt, ach, die haben ja ganz tolle Datenschutzeinstellungen. Wahnsinn, da kann man sich echt wohlfühlen. Kommt doch auch dazu, damit die noch mehr Arbeit haben, noch mehr Serverkapazität brauchen, noch mehr Geld raushauen und überhaupt gar kein Geld bekommen. Ja. Tja. Geld, Geld, Geld, das ist immer so eine Geschichte, ja, wo man dann sagt, ja, wenn jemand kein Geld für etwas nimmt, dann ist es nobel, dann ist es doch super. Ja? Und das bedeutet ja, dass das ein Heiliger ist. Ja? Und dann kommt man gern in so einen Trott rein, wo man dann sagt, naja, ein geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ja? Und wir gehen einfach hin und sagen, das ist gut, weil das ist kostenlos, weil das ist frei, das ist Open Source, ja, und schon ist alles wunderbar. Und auch das ist so eine Traumwelt, ja, und da müsste auch so ein Schild hin, so, also die Welt ist kein Ponyhof. Leute, ich weiß nicht, ob ihr, kommt mal raus aus den Einhornwäldern, ja, und stellt euch mal der Realität und dann seht ihr ganz klar, ja, dass auch Open Source Software seine Probleme hat. Und manchmal ist die so massiv, ja, dass ich nur noch mit dem Kopf schütteln kann, wo ich dann nur noch sagen kann, Mensch, das geht auch nur, weil die Open Source Community so loyal ist und so von sich selbst überzeugt ist, ja, dass da wohl gedacht wird, oh, das ist nicht nötig, da was zu ändern. Ja. So ist es zum Beispiel jetzt bei Firefox passiert. Aber, das sind doch die Guten. Ja. Also wieder mal die Guten. Ne? Aber hoppla, was ist denn das für eine Meldung jetzt? Da muss doch was falsch sein. Bestimmt gesponsert von, ja, ne, so. Aber egal, ich halte nichts von Verschwörungstheorien, deswegen auch. Firefox hat seit 9 Jahren ein Sicherheitsproblem mit dem Master-Passwort, mit dem Master-Kennwort. Seit 9 Jahren. Ein Bug-Report gibt es eben schon so lange und es wurde nichts getan. Ja, noch immer wird das absolut unsichere Hash-Verfahren SHA-1 benutzt. Ja. Da nützt auch der Salt nichts mehr. Und es wurde nicht darauf reagiert. Das ist bekannt, da wurde deutlich darauf hingewiesen, dass das so nicht mehr geht. Ja. Der Bug-Report ist sogar immer noch einsehbar. Ja. 9 Jahre. Übrigens wurde das vor 3 Tagen überarbeitet, ja. Also ich weiß nicht, was da, oder zumindest kommentiert, ja. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber ich muss schon sagen, ich finde das ziemlich traurig. Ne? Und da sieht man mal wieder, dass es eben kein generelles Konzept gibt, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann, naja, das ist doch alles gut im Open Source Land, ja, oder sonst irgendwie, oder ist alles gut, wir haben noch Silicon Valley und guckt mal die Social Networks und alles wunderbar, ja, ach, das ist schon okay so, ne, ja, und dann irgendwann klopft die Realität an, Ja, und crasht die Party. Um dann jetzt auch mal zum Schluss zu kommen, ja, die Macher von South Park, es ist immer wieder faszinierend, wie die Realität widerspiegeln. Also ich glaube, South Park ist auf satirische Weise einer der realistischsten Sendungen, die man so angucken kann. Es stimmt haargenau. Ja. Und so auch hier wieder, ne, wenn bei South Park die Realität, die Party crasht, dann werden unliebsame Wahrheiten auf einmal auf den Tisch gebracht und die Leute werden dann von Kopf gestoßen und sie werden das sehen oder auch nicht, was das Problem ist. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com oder auf YouTube thenetcast. Dort könnt ihr alle Kommentare hinterlassen und da wird auch geguckt. Ja, also keine Angst, da gucke ich noch auf die Kommentare. So klar. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.